Aisho. Danke, dass ihr alle so hierher gekommen seid. Wir machen so, also ich stelle mich ein bisschen kurz vor und Rainer stellt sich auch kurz vor. Und dann werde ich, also ich werde erst über allgemein über Kurdistan reden und dann am Ende über die politische Lage, also die letzte Situation in Kurdistan. Bien, entonces, muchas gracias por haber venido. Y primero yo hablo en su persona, primero me voy a presentar un poco y después el traductor que soy yo, Rainer, nos vamos a presentar. Y la presentación será primero en general sobre lo que es Kurdistán y después sobre la situación actual. ¿Se oye? Sí. Ich bin Fehmi. Ich komme aus Kurdistan, aus Nordkurdistan. Das ist Osttürkei. Also ich me llamo Fehmi. Yo soy del norte de Kurdistan. En su geografía es el este de Kurdistan. Im Jahr 2004, ich war als Student nach Istanbul gegangen und ich war dort auch in die kurdische Bewegung, Studentenbewegung an der Uni aktiv. En el año 2004 me fui a Istanbul para estudiar, cursó estudios y ahí durante mis estudios me incorporé al movimiento del Student, also die studentische Bewegung. El movimiento estudiantil. Ja. Also die kurdische Bewegung hat die jugendliche Bewegung, Studentenbewegung. El movimiento kurdo de los estudiantes en Istanbul. 2010, ich musste leider wegen meiner politischen Aktivität, ich musste nach Deutschland fliehen, beziehungsweise aus der Türkei fliehen, weil die politische Repression war sehr hoch. Viele meiner Freunde waren verhaftet. Einige von denen sind immer noch im Gefängnis. Entonces, en el año 2010, se tuvo que, por su actividad política, se tuvo que ir de Turquía, huir, decía también, y muchos de sus colegas están todavía en la cárcel. Und seit 2010 ich bin in Deutschland. Ich bin, also es gibt viele Kurden in Deutschland, beziehungsweise die meisten sind von in 90er Jahren nach Deutschland gekommen, wegen der politischen Repression als Flüchtlinge. Aber ein großer Teil von denen sind auch als Gastarbeiter in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Und deswegen, als Kurde, ist, man kann viel machen, also in politischer Ebene. Entonces, en el 2010, se llegó hasta Alemania, hasta Berlín, donde encontró muchos compatriotas kurdos que en los años 90 fueron a Alemania como trabajadores, para incorporarse en el mercado laboral en Alemania, pero también a los estudiantes. Entonces, dice él, encontrar mucha gente después de hacer algo como él. Ja, also ich arbeite jetzt für die kurdische Zeitung Europa. Und jetzt y ahora trabaja para un periódico kurdo. Das periódico kurdo. Que es un eso no ha dicho ahora, me decía antes que es un diario que se vende en toda Europa. Para que lo sepáis. Pues ese es y yo soy Rainer, pues vivo aquí. Nosotros hablamos aquí en idiomas que no son nuestros idiomas maternos. Él habla kurdo y alemán, pero como un kurdo, y yo hablo castellano como un alemán. Entonces, tenéis que tener paciencia y si falta alguna palabra, buscamos todos la palabra exacta. Esa es la única cosa que quiero decir. Also, bevor alles, ich wollte mit diesem Bild anfangen, mit dieser Frau, weil sie ist ein Symbol der letzte Krieg in Rojava. In West-Kurdistan. Und deswegen, ich wollte mit ihr anfangen. Pues yo quiero empezar con esta foto de esa chica, que es un símbolo de la lucha que actualmente se está desarrollando en Rojava, en Siria, Kurdistan. Armin Mirkan ist Mutter zwei Kinder. Also sie hat zwei Kinder, aber sie ist seit langem bei der kurdischen Bewegung und sie ist eine Kommandante eigentlich. Es ist eine Kommandante del Movimiento Kurda y tiene dos críos. Als Daesh auf die kurdische Gebiet angegriffen hat, also die haben Großteil genommen und da war so ein richtig, also die kurdische Bewegung hat dort auch einen großen Verlust. Und das war so fast, die Menschen haben ihre Hoffnung verloren. Und sie als Kommandante, das war so ein Gebiet, ein sehr strategisches Gebiet. Und die haben ihre viele Freunde schon getötet. Und sie war sie ist auch Kommandante, sie war vorne. Und dann kommt eine Panzer. Und wenn diese Panzer geht, und dann dort, die haben richtig so fast verlieren, also dieses Gebiet verlieren. Und sie hat sich, und auch viele Freunde von ihr wurden getötet, also wenn die in dieses Gebiet reingehen können. Und sie hat dort sich explodiert, so mit dieser Tanke, sie hat Panzer mit Panzer zusammen explodiert. Bueno, ya notáis que ahora vamos al detalle. Entonces ella como comandante se pues enfrentó con los con el Estado Islámico, que no se dice Daesh en kurdo, ISIS, pues vinieron con tanques arrollando la zona donde operaba la unidad kurda esta, y pues fue asesinado por un tanque, dice él. Ja, also und nach, also wir kommen nochmal nach Rojava, ich wollte nur mit ihr anfangen, weil sie ist also für viele Kurden jetzt so ein Symbol der Widerstand, also das ist, sie ist schon das Symbol der Rojava geworden. Vale, más tarde vuelvo a la descripción de la situación en Rojava, solo quería empezar con esta y mostraros la foto porque hoy en día ella es un símbolo de la lucha, de la resistencia de los kurdos en Rojava. Ich wollte fragen, wie viele von Leute von hier wissen, wo Kurdistan ist eigentlich, oder wie viel wissen über Kurden vorher, damit ich auch so wissen, also so vorstellen. Os pregunta si cuánta gente o si sabéis dónde y cómo va a ser el Kurdistán geográficamente, etc. ¿Está conocido o tiene que explicarlo? Sí, wissen das. Okay. Dann, wir können anfangen, wo leben die Kurden eigentlich? Wo ist Kurdistán? Okay. Pues entonces yo empiezo con explicar dónde está Kurdistán. Me imagino. Wir sehen natürlich keine Kurdistán hier. Weil, ja, das ist die offizielle Grenze, wo Kurdistán ist. Also das ist Türkei. Ja, yeah, so Türkei, Irak, Iran, Syrien. So, Pues esas son las fronteras oficiales: Turquía, Siria, Irán. Hier ist die Kurdistán. Das ist Kurdistan. Es gibt drei Punkte, die Kurdistan als die anderen ethnischen Gruppen, die also die auch keine Stadt haben, so unterscheidet. So, ich wollte diese drei Punkte nennen. Bueno, él dice que hay tres criterios que diferencian los Estados sin pueblo. No, los pueblos sin Estado. Y lo va a hablar sobre estos tres criterios. Ja, der erste Punkt ist, dass Kurdistan nach dem Ersten Weltkrieg zum Viert verteilt wurde. Zum Viert. Después de la Primera Guerra Mundial, Kurdistan fue cortado o repartido en cuatro piezas. Also es war Türkei, Irak, Iran und Syrien. Que es Turquía, Irak, Irán y Siria. Also natürlich, das ist nicht nur, also Kurden, Beispiel, wir kommen nochmal in die besondere Politik von Türkei und Iran, aber es ist nicht nur Vertrag, es wird auch die Kurden systematisch assimiliert und eine Zwangmigration gegenüber Kurden eingestellt. Bueno, no solo es el reparto a cuatro países, lo que era Kurdistán, sino también la integración forzada de los kurdos en esos países. Yeah. Also Immigration im Sinne, dass viele in großen Städten und vor allem vor die zu türkischen Städten gezwungen sind und auch zu europäischen Ländern. Beispiel nur in Deutschland leben mehr als 700.000 Menschen, also Kurden. In Deutschland, genau. Entonces, una de las medidas de los estados represores fue forzar, obligar a los kurdos a vivir en las urbes grandes, por ejemplo, en Turquía. Y de ahí también fueron mandados o llevados a, por ejemplo, a Alemania. Dice, en Alemania viven 700.000 kurdos. Also, wir haben nicht so viel Zeit, aber kurz über warum diese Migration oder dieser Zwang Migration der Kurden zu zwingen, zu anderen Städten gehen oder zu großen Städten und europäischen Ländern gehen, das geht vor allem um die kurdisch, also Assimilation und die kurdische besondere Beziehung mit ihren Natur. Also weil wenn ein Mensch nicht mehr Beziehung zu ihrer eigenen Natur hat, und diese Menschen könnte man viel einfacher assimilieren, weil diese Beziehungspunkte sind nicht mehr da. Und deswegen viele Kurden sind, also das ist eine Naturbevölkerung, von ihren Dörfern gezwungen zu durch die Stadt gehen, wo sie einfach wie eine Fisch aus dem See kommt und dann nicht weiß, was sie tun. Also das ist la integración forzada de los kurdos, que básicamente es un pueblo rural que no vive en ciudades o urbes grandes, la forzada integración en pueblos grandes describe él como si secas el río donde hay peces. Los kurdos se sentían muy pues, perdidos y no en un entorno conocido. Also el segundo punto fue viele sagen unterdrückte oder kolonisierte Bevölkerung nach Zweiten Weltkrieg, besonders nach Zweiten Weltkrieg, besonders in Afrika Beispiel oder auch teilweise in Asien, die haben hier sagen Unabhängigkeit bekommen. Aber die Kurden, obwohl viele Sachen in Mittleren Osten passiert, also viele andere Länder haben ihren Unabhängigkeit, aber die Kurden stattdessen, sie werden immer noch massakriert und verhaftet und in Exil geschickt. Describe la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial de los kurdos, así que ellos no fueron reconocidos como pueblo o no recibieron un territorio, como dice él, en muchos pueblos o países del mundo lo pasó. Und in diesem Jahrhundert, die Kurden haben nur in der Türkei 29 Widerstand geleistet. Und PKK ist die letzte Bewegung, also letzte Widerstandbewegung. 29. Sagen, Widerstand von den ganzen. 1929? Nein. Im letzten Jahrhundert, also seit Ersten Weltkrieg, die Kurden, also als der türkische Republik, die Kurden haben 29 Widerstand Aktionen gehabt. Ja. Also von unterschiedlichen Bewegungen in Dersim, in unterschiedliche kurdische Gebiete. Und die PKK ist der letzte Widerstand. Bueno, si lo entiendo bien, dice que vemos ahí desde a partir de la Segunda Guerra Mundial los kurdos han organizado 29 partidos en resistencia. La última es el PKK, que está. Dritte, also die Kurden haben keine Unterstützung von den anderen Ländern. Also vor allem, Beispiel, wenn man guckt, die palästinensische Bewegung, sie haben auch Unterstützung von den ganzen meisten muslimischen Ländern. Aber diese Unterstützung haben die Kurden nicht, weil die Kurden sagen, unterdrücken, sind selber Muslime, also die sich als Muslime Länder darstellen. Beispiel Iran, Irak, Syrien und Türkei. Und Iran ist eine extrem muslimische Länder. Und Irak hat sich auch als Muslim deklariert. Und deswegen Kurden hatten überhaupt keine Unterstützung in der Umgebung, also wo diese ganzen Länder liegen. Como tercer punto, dice que Kurdistan nunca ha recibido o ha disfrutado un apoyo internacional, como por ejemplo los palestinos o otros países en este contexto del Oriente Cercano. Los kurdos siempre estaban solos, nunca tuvieron la posibilidad de apoyarse en alguna fuerza fuera de su entorno. Und natürlich auch keine Unterstützung von den Imperialisten. Y tampoco hay un apoyo por parte de los imperialistas. Nach der Kalte Krieg, es gab auch nochmal viele, neue Sachen im Mittleren Osten, so, aber für Kurden nichts, also nichts hat sich verändert. Und da war la Guerra Fría, cambió nada en la. De la situación de los kurdos. Die einzige Gewinn war nach dem 2003, nach der Amerika, so der United States auf die Irak angegriffen haben, die haben die Kurden in Irak eine Autonomie gehabt. Das war die einzige in diesem Jahrhundert, was die Kurden gehabt haben. Ja, casi se entiende, porque la única ayuda. Casi milagrosamente llegó después de la intervención de los americanos en 2003, cuando los kurdos recibieron una autonomía en el norte de Irak. Ich werde nur die Teile von Kurdistan sehr kurz vorstellen. Also wie gesagt, Kurden leben in vier unterschiedliche Länder. Also Kurdistan ist beziehungsweise zum Viert abgeteilt. Die Großteil der kurdischen Bevölkerung leben in der Türkei. Bueno, yo le voy a describir o dar una descripción de la situación actual. 15 millones de kurdos, de los cuales 3 millones viven en Turquía. Das wird abgeschätzt, dass 15 Millionen Kurden leben in der Türkei, also in Nordkurdistan und beziehungsweise in türkischen Metropolen. Habe ich schon gesagt. Oh, okay. Also die Kurden haben bis von 1959 bis 1984 keine gewalttätige Widerstand geleistet. Es war sehr friedlich, immer was sie bis dahin gemacht haben. Los kurdos entre los años 1959 y 84, los kurdos nunca ha salido una acción violenta. Okay, also PKK ist die große kurdische Bewegung. Also das ist auch eigentlich was heute außer Irak in ganz alle anderen Städten die am meisten größte Macht hat und das auch so politische Ebene mehr aktiv ist. Und deswegen ich werde mich immer mehr auf die PKK beziehen. PKK. Genau. El PKK es la fuerza organizativa que hoy en día pues, gobierna, entre comillas, en muchas regiones y ciudades, no solo en Kurdistán. Yeah. Y en su discurso, siguiente discurso, se va a referir más a esta fuerza política. Also PKK kommt, das ist eine studentische Bewegung, nach die 68er Bewegung, die revolutionäre Bewegung in der ganzen Welt. Das hat auch die Türkei beeinflusst und eigentlich, die waren am Anfang in türkischer Linke aktiv, aber dann, als sie wahrgenommen, besonders Öcalan, und er hat wahrgenommen, dass sie als Kurden nicht anerkannt sind, obwohl sie für ein Ziel kämpfen. In der Türkei sind genau. Die gestanden. In der Studentenbewegung. Genau. Okay. El PKK surgió en los movimientos de los estudiantes de los años 68 en Turquía. Damals, das war nicht PKK, das war nur türkische Linke. Yeah. Und die Kurden waren auch. Y tampoco se llamaba al principio PKK, Partido Comunista de Kurdistán, simplemente kurdos de la izquierda. Und dann Öcalan und mit einigen Freunden, die haben gesagt, Kurdistan ist ein kolonisiertes Land. Das war ihnen die erste Aussagen. mit dieser Aussage, wir haben angefangen, ihr sagen, mit ihr Politik zu die anderen Menschen zu überzeugen, zu diese sagen kolonisierte Kurdistan. Pues en el transcurso de su evolución de los estudiantes izquierdistas de Kurdistan, todavía presidente Öcalan, que pues encontraban o vieron como Kurdistan es una tierra colonizada y orientaban sus acciones con este problema, enfocaban su lucha más en este problema. In 1978 die haben das offiziell benannt, das ist Partia Karkeri Kurdistan auf Kurdisch, auf Deutsch die kurdische Arbeiterpartei. Pues en 1978 se llamaba oficialmente PKK, Partido Comunista de Kurdistan. No, Partido. Partido de los Trabajadores de Kurdistan. Yeah. El comunismo no aparece. Oye. Also, equivocación mía. Bis 1984, das war mehr so die. Also es gab einen Widerstand und es gab auch schon Gewalt, weil damals war die Faschisten und die türkische Stadt, die haben das wahrgenommen und die haben ständig angegriffen. Und die haben schon damals sagen gewalttätige Strategien auch benutzt, aber in der Stadt, nicht als Guerilla. Und entonces como las movilizaciones por parte del PKK cada vez más grande fueron objeto de agresiones del Estado turco y el PKK empezó a defenderse en la guerrilla urbana a partir del 84. Si entendéis inglés, ahí podéis leerlo. So in 1978, also damals, als sie die Partei gekrümmt haben, die haben gesagt, die haben sehr eng auch immer noch mit der türkischen Linke gearbeitet. Und in Führung Kader waren auch viele Türken dabei. Und damals der Öcalan hat gesagt, kommt eine Militärputsch und deswegen wir müssen uns verteidigen. Und deswegen, die sind in so 1979, es sind viele Kader von PKK sind von Deutschland geflogen, also ist von der Türkei geflogen nach Syrien, also und oder auch Palästina. Viele Kader sind auch nach Palästina gegangen. Entonces la Öcalan o el grupo central del PKK se vi sometido a muchas agresiones turcos y dice también en el PKK entonces no solo militaban kurdos sino también gente de la izquierda de Turquía, pero se vieron tenían miedo de que podía haber un golpe de estado en Turquía. Y por eso muchos cuadros del PKK se fueron a otros países, como por ejemplo a Siria. So im 80, dann kommt die Militärputsch. 1980. Entonces había un golpe militar en Turquía. Das Militärputsch, weil die türkische Linke sich vorher, also die vorher die türkische Linke, die Diskussion von türkischer Linke waren, wenn, also bald wird Revolution und dann die diskutierten über welche Stelle von der Stadt nehmen wir und die, es war so, die, über, die zwischen den Fraktionen waren diese Diskussion über die Stelle in der. Und es hat sie geschwächt, oder was? Es hat sie geschwächt. Ja, natürlich. Also dann viele Kader von der türkischen Linke waren in Gefängnis und dann fast die türkische Linke ist so. Entonces, entre PKK und los movimientos, cuando vieron que una rebelión por parte de los militares está en marcha, se enzarzaron en debates, como dice él, debilitando casi el movimiento kurdo o del PKK, porque se repartieron o discutaban qué barrio estratégicamente tiene más valor y qué menos, y dónde nos podemos reorganizar. Und 1984, also damals sind schon viele, sozusagen, die Militanten von PKK nach Palästina gegangen. Und beziehungsweise sie haben ihr erste Gefallene gegen Israel verloren. Also dort haben sie sich ausgebildet lassen und auch nach einem Angriff von Israel, die haben auch dort viel Verluste. Das war die erste Guerilla-Verluste von PKK. Eigentlich nicht gegen die Türkei, sondern gegen Israel. Was ist Pristina? Pristina? No sé, no, Pristina, igual vosotros sabéis qué es Pristina, es una ciudad, una región. Pristina, ¿eh? Alemania, todo y Ya sabes. Entonces muchos. Ahí los kurdos recibieron fuertes golpes cuando querían escaparse o esconderse o refugiarse a Pristina. Dice. Ja, und dann fang die Guerillakrieg und bis heute ist immer noch, seit einigen Jahren, es gibt so friedliche Prozesse, aber seit heute gibt es die Guerillakrieg, so zwischen Türkei und kurdischer Bewegung. Oh no. La guerra entre el movimiento kurdo, PKK, y el gobierno turco está activo hasta hoy en día. 1999, Öcalan wurde verhaftet. Öcalan cayó preso en 1999. Und bis jetzt ist immer noch im Gefängnis. Y sigue siendo preso. Aber das war auch die Punkt, die ich nachher nochmal dazu kommen, Anfang der neue Paradigma, neue Strategie der kurdischen Bewegung. Bueno, después voy a hablar más sobre este punto, porque ya ahora hay un punto de reflexión dentro del PKK con una estrategia nueva. Und heute, die kurdische Bewegung hat mehr als 100 lokal, sagt man, Bürgerschaft. Bürgermeister in und Kurdistan. 80 Parlamente im türkischen Parlament. No, el PKK tiene 100 alcaldes y 80 senadores o parlamentarios. Ja. Also Südkurdistan, wir werden das schnell machen, 600.000 Kurden in Irak. El sur es alemán, es el sur de Kurdistan. Dice, en el sur de Kurdistan, identificado como Irak, viven 6,5 millones de kurdos. Die Kurden sind als also regionale Autonomie, es ist schon von den internationalen Kräften auch anerkannt. Reconocidos como gobierno regional. Die Kurden aber bis dahin, die haben auch viele, viele sagen, gewalttätige Massaker erlebt. Und die bekannteste von denen war Halabja. In Irak. Genau. Pero también en Irak, ellos han sufrido, los kurdos han sufrido muchos masacres. El más conocido en 1988, con los muertos 5.000 y 7.000 heridos. Saddam hat damals in 1988 auf die Halabja mit Gas angegriffen und wurde dort 5.000 Menschen gestorben. Es ist el resultado de un ataque de gas por parte de Hassan, Irak. Also wie gesagt, wir haben schon gesagt, die irakische haben eine Autonomie nach 2003, als die amerikanische Angriff auf die Irak. Sí, después del 2003 recibieron el derecho de autonomía regional. Die Großpartei in Irak ist, also die kurdische Gebiete in Irak ist demokratische kurdische Partei, KDP, und die patriotische Union Kurdistan, YNK. En Irak. Los partidos más grandes de los kurdos en Irak son el KPD, ¿no? Y el YNK, la Unión Patriótica, patriótica de Kurdistán. Seit Rojava, seit dieser Angriff von den Islamisten, PKK hat mehr und mehr auch Einfluss auf Irak. Und beziehungsweise die Jesiden, die sind die Minderheit von den Kurden, weil sie andere religiös haben. Die haben jetzt ihre Autonomie, eine Autonomie dort gegründet, innerhalb die kurdische Autonomie in Irak. Pues, y por la guerra de la del ISIS, los kurdos también han conseguido de forma o tener más influencia sobre el petróleo y en una parte han conseguido establecer una región autónoma en Irak. East Kurdistan, Irán. El este de Kurdistán, Irán. Die Iraner sind, die Kurden in Iran sind eigentlich die am wenigsten also auch die Kurden, die wissen sehr wenig über die Kurden in Iran, weil die iranische Politik ist einfach sehr professionell. Also und professionell. Also gegenüber draußen. Und deswegen die Kurden sogar, viele Kurden, die haben keine Gefühl zu Iran, die Kurdische in Iran. Also das ist sehr schwach. Entonces describe los kurdos en Irán, en el este de Kurdistán, como una comunidad un poco buscando la palabra él, porque dice nosotros no tenemos muchos sentimientos con ellos, porque ellos tampoco se interesan mucho por nosotros. No están muy vinculados, percibo de sus palabras. 6 Millionen Kurden leben in Iran. 6 Millionen? Die haben keine soziale, kulturelle oder politische Rechte. No tienen ningún derecho político, cultural o social. Also wenn sie die kollektive Rechte als Kurde, als eine Gruppe fordern, dann die Stadt wird als Bedrohung der Gemeinsamkeit der Stadt wahrnehmen und als terroristisch benennen. Und vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, die Kurden werden, sehr viele Aktivisten von Kurden werden sehr oft hingerichtet. Also es ist dramatisch. Genau. Und entonces, si los kurdos de Irán reivindican algún derecho colectivo, muchas veces es interpretado por parte del Estado iraní como una agresión a la integridad de su Estado. Y dice, y muchos kurdos ya han sufrido la pena capital o fueron pues asesinado por sus reivindicaciones políticas. Also die Kurden in Iran haben auch einen anderen Konflikt mit der iranischen Staat, weil die iranische Staat eine Schia, eine religiöse Ansicht, und die Kurden sind Sunniten, also die meisten Kurden, die in Iran leben. Und das ist auch eine Konflikt. Die Kurden als nicht nur ihren Nationalität, sondern auch ihren religiöse Ansicht wird auch nicht wahrgenommen. Und sie werden gezwungen, nach den schiitischen Rituellen zu leben. Y aparte de la política, también hay una gran corrección cultural, más bien dicho religioso. Los kurdos son sunnis y los en Irán, pues la corriente mayoritaria es chií, entonces están muy pues oprimidos también cultural o política religiosamente. Rojava, so West Kurdistan, die Teil in Syrien, die ist auch letztes Jahr sehr präsent war im ganzen auch internationalen Medien. Ahora voy a hablar sobre Rojava, que es en el oeste de Kurdistán, en el país de Siria. Rojava ist sehr besonders auch, also ihre Geschichte und auch die besondere Politik der syrischen Stadt. Und deswegen Rojava hat auch eine andere Bedeutung in die kurdische Wahrnehmung. Bueno, históricamente, o si explica solo históricamente, porque Rojava últimamente está pues, en todos los medios de comunicación, y probablemente vosotros también lo conocéis. Porque siempre tenía un papel más elevado o más importante para ellos, los kurdos. Viele Kurden, die dort leben, also hunderttausende Kurden, die in Syrien leben, die haben sogar keine Bürgerschaft. Keine? Keine Bürgerschaft. Keine, die haben keine Passport, keine... 100.000 in Rojava. Also viele von, also 100.000, Ja, entonces, mehr als half der Kurden, die dort leben, die haben keine Bürgerschaft. Ja. Pues más de 100.000 kurdos que viven en Siria no están reconocidos como ciudadanos y no tienen pues pasaporte o estatus legal en Siria. Lo que él no decía, pero lo vemos ahí en Siria, kurdos viven 2,5 millones, ¿no? Solo lo digo. Die haben auch natürlich keine kollektive Rechte, ¿no? Und tampoco tienen derechos colectivos de ninguna forma. Was macht Rojava ein bisschen mehr besonders, dass Öcalan war zwischen 78 und 98 in Syrien, also in Rojava. In Öcalan. Genau. Y uno de los puntos por qué Rojava es tan importante o especial para los kurdos es porque el actual todavía presidente Öcalan estuvo en los 20 años de 78 a 98 en Rojava. Und deswegen die Bevölkerung in Syrien, also in Rojava, die haben sehr eine emotionale Beziehung zu Öcalan, weil viele von denen, die haben persönlich Öcalan kennengelernt. Also die Akademie war dort und die sind regelmäßig hingegangen und Öcalan selbst kennengelernt. Was für eine Akademie? Das ist die Akademie von der Ausbildung, von der Kader. Se me olvidaba, dass er decía, no solo Öcalan, pues vivía en Rojava, sino también él levantó ahí una academia de donde los cuadros del partido fueron pues instruidos y pues probablemente una escuela del partido. Y dice que todos los kurdos que viven en Rojava han conocido a Öcalan personalmente, personalmente, y por eso tiene mucha sensibilidad para todo lo que pasa con él y el movimiento kurdo. Oye, eso funciona. Ah. Also kurz, was passiert zwischen 1999 und 2015, als Öcalan verhaftet wurde? Entonces, un par de datos que pasó entre estos 1999 y 2015. Öcalan fue preso 99. 99, verhaftet, ¿no? Genau. Preso 99. Also Öcalan wurde 1999 verhaftet. Und er wird mit Todesstrafe bestraft. Sí. Pues amenazado de la pena capital. Aber damals, als er, also Öcalan hat sehr besondere Bedeutung für die kurdische Bevölkerung, weil, also wie ich gesagt habe vorher, bis jetzt gab es 29 Widerstände. Und viele früher oder die dieser Widerstand geleistet haben, die sagen bekannte Namen, also wie Öcalan und in Dersim Seyit Rıza, die werden immer hingerichtet. Also alle bis jetzt, zwar von türkischer Stadt als auch von der iranischen Stadt, die werden alle so als strategische Politik hingerichtet. Und ihre Leiche sogar sind nicht bekannt. Wir wissen immer noch von vielen dieser Führern von dieser Widerstand, niemand weiß bis jetzt, wo ihre Leichen sind. Aber er nicht. Also ich tue deswegen nicht erzählen. Entonces, el Estado turco, que ha recibido muchas acciones violentas por parte del PKK, si detienen a alguien, le ejecutan. Y el cadáver no es integrado a los familiares y nadie sabe dónde están. Und wenn diese sagen bekannteste Namen, diese Führerkader, wenn die hier gerichtet wurden, dann die Widerstandsbewegung wurde auch runtergebracht. Y claro es, si fueron ejecutados los digamos las cabezas conocidas de las acciones guerrilleras, entonces el movimiento fue también represaliado o oprimido. Und Öcalan deswegen, und Öcalan auch die Politik von PKK, besonders war eine linke Politik, und auch er war nicht nur in der Türkei, weil vorher die von den anderen Bewegungen, also von deren Widerstand, die waren immer mit in einem kleinen Gebiet ausgegrenzt. Nur jeder Widerstand war, die haben keinen Bezug miteinander, nur Teil in kleinen Städten oder in kleinen Gebiet. Aber die letzte Bewegung, PKK, war sehr breit, nicht nur in der Türkei, in Iran, in Syrien. Und der, auch Öcalan als persönlich, er hat auch eine große Akzeptanz von den kurdischen Völkern gehabt. Und auch wegen der Geschichte, das war sehr wichtig, dass Öcalan diesmal, diese Führer von dieser Bewegung, wird nicht hingerichtet. Das war in 1999, deswegen viele Kurden, die sind auf die Straße gegangen, nicht nur in der Türkei, in der ganzen Welt so in Demonstrationen teilgenommen. Hasta la detención de Öcalan en 1999, el PKK entonces tenía como modus operandi trabajar en células que no necesariamente tenían contacto entre ellos. Operaban en ciudades o turcas o en zonas rurales, independientemente. Al final, y eso dice él, ese es el, o eso detuvieron a Öcalan porque al final llegaron a una, pues a un golpe coordinadamente en varios sitios, todos a la vez. Y el Öcalan no fue ejecutado, porque está todavía preso, no sé quién, Creta, no sé dónde lo tiene. Él no fue ejecutado porque el Estado turco tenía una respuesta por parte de los kurdos que no podía controlar, porque dice Fini que Öcalan gozó y sigue gozando una gran reputación entre no solo los combatientes kurdos. Also obwohl er selbst das nicht als politischer Aktivismus nicht akzeptiert hat, viele Aktivisten, die haben sich verbrannt, also die haben sich tot verbrannt. Dice, aunque Öcalan nunca ha aceptado su estado de prisionero, porque dice Fimi, muchos combatientes querían la muerte y se han inmolado ellos mismos. Öcalan no. Weil viele waren der Überzeugung, dass Verlust der Öcalan ist Verlust der Widerstand. Ah. Y es esta alimentado porque piensan si Öcalan cae, entonces sería como decapitar todo el movimiento, por eso sigue vivo. Aber also Öcalan selbst hat das danach sehr schnell reagiert und hat gesagt, der akzeptiert solche politische Aktivismus nicht. Politischer Aktivismus, also unsere Perspektive, du musst kämpfen bis Ende, nicht dich verletzen, sondern deine Feinde. Y Öcalan mismo desarrolló una especie de ideología, dice, es falso de emularse o de suicidarse. Un combatiente lucha hasta el final y no se suicida, no se retira del camino. Also, er hat eine, also diese Prozess, als er verurteilt wurde, er hat eine sehr friedliche Weg gewählt. Also er hat nicht so wie alles sagen abgelehnt, sondern er hat auch diese Basis von heutiger Perspektive, demokratischer Konvertismus, dargestellt. Weil pues en el juicio, alrededor del juicio contra Öcalan, él ha elegido un camino por la paz y pacíficamente. Y dice Fimi que al mismo tiempo hoy en día estas declaraciones son ponen la base para el nuevo concepto de PKK hoy en día. Weil er hat gesagt, also er ist nach Europa gekommen, 1999, als der türkische Staat die Syrien damals bedroht hat, mit dem Krieg zu führen und Angriffen, der hat gesagt, ich will keinen Krieg. Und deswegen ist er von Syrien nach Europa gekommen. Und nach Europa gekommen mit einer friedlichen Lösung für die kurdische, also diesen Konflikt in Türkei zu finden. Da, ja, das war dein Ziel und deswegen ist er erstmal nach Griechenland gekommen. Aber Griechenland hat, also die Politiker von Griechenland haben ihr nicht, also was sie versprochen haben, die haben nicht akzeptiert. Also die haben ihm versprochen, dass sie ihm sozusagen eine Versicherung gegeben, dass er dort bleibt und mit in Europa für friedliche Lösung arbeiten. Vor seiner Verhaftung. Genau, genau. Entonces, antes de su detención, Öcalan buscaba. Öcalan buscaba apoyo en este pueblo que no entiende Prisi, no sé qué cosa, y los gobernantes de Prisi le han prometido que aquí nadie le va a detener, los turcos no tienen derecho para captarle, pero fui traicionado. Él fue a Prisi creyendo las promesas, pero justo ahí fue capturado. Yeah. Aber die europäischen Länder, obwohl in ihren Verfassung steht, dass sie die anderen, wenn sie in ihren Ländern mit Tod bedroht sind, Asyl geben sollten, niemand hat sich vertraut. Zwar, also er war nicht nur in Griechenland, sondern in Italien und er wollte auch nach Deutschland kommen. Deutschland hat abgelehnt und am Ende er ist nach so in Kenia geschickt und dort mit Kenia und türkische Geheimnis und auch NATO, das war ein internationaler Komplott, und verhaftet und nach Türkei gebracht. Also Öcalan fue buscado internacionalmente por parte de los turcos por su implicación en diferentes acciones políticas y él buscaba asilo político y apelaron mucho a los estados democráticos que si hay una amenaza de muerte tienen que dar asilo político. Ha buscado en Francia, en Alemania, pues una serie de países, siempre denegaron. Y al final llegó hasta Kenia, y Kenia le daba. Ja. Und also, ich erzähle das, weil in seiner, sagen, als er verurteilt wurde, in seiner Verteidigung, er hat das argumentiert, dass, ja, ich bin die europäischen Länder, die eine Bourgeois-Demokratie haben, und wir haben für unseren Konflikt erwartet, dass sie unseren Konflikt einlösen. Aber das ist nicht der Fall. Die einzige, die dieser Konflikt eine Lösung finden kann, sind wir und die Kräfte, die wir damit mit den Konflikten haben. Also das bedeutet wir und die türkische Stadt. Und deswegen er hat die ganze sagen Perspektive der kurdischen Bewegung das verändert. Also neue Perspektive dargestellt. Un poco complicado, pero en el transcurso de su detención y en el juicio posterior, él siempre ha dicho que él buscaba la paz y ha solicitado asilo y le fue denegado por estados importantes de la Unión Europea o mundialmente, demostrando que estos países no tenían la voluntad de pacificar el conflicto kurdo. Y él dice... pero son los kurdos los únicos que pueden organizar la paz o hacer propuestas de valor y de profundidad cómo se puede pacificar, pero nunca encontró respaldo pues en el mundo oficial democrático, dice las democracias burguesas. Aber es sehr interessant, als er nach diesem Argument die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben sehr schnell die kurdische Bewegung PKK als Terror anerkannt und die haben ihn in Terrorliste genommen. Y al contrario, casi conocemos la Unión Europea y los Estados Unidos han incorporado al PKK en su lista de organizaciones terroristas. Die kurdische Bewegung, also aus Öcalan, die haben auch diese neue Perspektive von Öcalan in ihren Kongress anerkannt und die haben sich nach dieser neuen Perspektive eingerichtet und die haben sich als KCK, Civak in Kurdistan, ist die ganze Gruppen von die Zivil. Genau. Als Kecheke genannt, ich weiß nicht. Ja, wieso. Yo tampoco. Ich auch nicht. Die kurdische Vereinigung der kurdischen Kommunen oder Vereinigung der kurdischen Gruppen genannt. Bueno, seguimos el cauce de los acontecimientos. El movimiento kurdo ha aceptado por completo la propuesta de Öcalan de ir por caminos de paz. Y en el año 2005 había una reunión del PCK, dice la conferencia, la unión de los... No sabemos, no sabe cómo traducirlo, de los comités kurdos, digamos así, para organizar una confederación democrática kurda, en base de las directivas del Öcalan. Und dann, also nach dieser Perspektive, dann müssten Sie von lokaler Ebene alles, sagen, parallel zur Stadt neu organisieren. Und das bedeutet eine Gesellschaft, ein System ohne Stadt. Und von Justiz bis Gesundheit bis Verteidigung, alles in der Stadt, sagen, parallel das zu organisieren. Und die haben das angefangen zu das machen. Und el núcleo, el hilo conductor de esta propuesta es que desde los pueblos, desde las bases, hay que construir lo que el pueblo necesita, aparte de lo que hace el Estado. Utiliza varias veces la palabra en paralelo la sanidad, en paralelo la vida, en paralelo, pues nada. Die Vorteile für dieses System war, weil die anderen Systeme waren, es gab so Kader und dann es gibt Leute, die nach Kader sich organisieren. Aber dieses System hat die ganze Bevölkerung, also viele Menschen aktiviert, weil das geht um aktive Teilnahme und deswegen die Vorteil war, mal viel mehr Aktivisten in der Bewegung als vorher. Pues en diferencia a lo que antes programaba el PKK, que era una organización de cuadros, de líneas, de comandantes arriba y abajo, lo nuevo es que no hay eso, sino el pueblo mismo se organiza. El pueblo mismo se involucra en lo que hay que hacer. Und die erste Erfolg war, dass also 2005 wurde auch die kurdische Kongress in die große kurdische Stadt Ahmed gegründet und kurdischer Kongress arbeitet wie ein Parlament. So, die ganzen Repräsentanten von den Kommunen und von dem Stadtrat haben ihre Anteil oder Repräsentanten in kurdischer Kongress in Ahmed. Und das war nachdem diese Perspektive, das wurde gegründet. Und der erste Erfolg war in der türkischen allgemeinen Wahl, obwohl 10% Hürde gibt in der türkischen parlamentarischen System. Ja. Die Kurden haben unabhängige Kandidaten, 22 unabhängige Kandidaten im Parlament geschickt. In das türkische Parlament. Genau. Bueno, empezó todo en el año 2005, donde un Congreso Nacional Kurdo empezó a organizarse según estas líneas maestras del Öcalan, lo que hemos hablado antes, y pues en esta ciudad, Amman, ha dicho, me parece, está en Kurdistán, pues han conseguido que todo el parlamento de esta ciudad ya está organizado de esta forma, y de ahí salía el germen, o este fue el germen, para la participación en las últimas comicios turcas, donde hay un límite de 10%, no hay partido por debajo de 10% en el parlamento turco presente, ellos consiguieron plazar 22 parlamentarios en el parlamento turco. Ya, they couldn't have damals nicht 10%. Aber es gab die andere Sache, dass wenn unabhängige Kandidaten, wenn sie genug Wähler bekommen, dann können sie auch in Parlament. Aber das ist sehr schwierig, weil du hast nur deinen Namen in dem Wahlsystem. Nicht, du gehst einzelne Personen nicht als Partei. Beispiel, sagen in Bilbao, na, dann jeder ist einzelne. Dann es gibt Parteien und dann es gibt einzelne Kandidaten. Und du musst so organisieren, dass du sagst, diese Gruppe, dieser Teil von Bilbao wird von dieser Person und dieser Teil von dieser Person und der andere Teil von dieser Person. Ja? Obwohl die Wahlsystem ist gemeinsam. Und du musst das alles so organisieren, damit nicht alle für nur einen Kandidat wählen. Und dann die anderen Kandidaten gehen nicht rein. Detail ist las leyes electorales en Turquía. Parece muy complicado. Entonces ellos se vieron ante un sistema electoral que no les beneficia a los kurdos mucho, porque es no es una votación por lista, sino por nombres, por personas. Y solo una persona siempre por un distrito, o una, sí, un distrito, una zona. Y entonces los kurdos tenían el auténtico problema de explicar a los votantes qué kurdo, digamos, de su congreso opta por ser el más votado para qué zona. Pero lo consiguieron. Pero él lo describe, igual no he explicado bien, lo ha descrito como un sistema que no beneficia a ellos. Pero en el Parlamento fue natürlich diese Partei wurde sehr schnell sagen, ausgeschlossen oder von der Stadt du hast ja gesagt 22 illegalisiert. Die Partei ist illegal. Die sind in als sie in Parlament gegangen sind, dann die dürften sich als ein Parlament zusammenkommen. Aber diese in eine Partei zusammenkommen. Aber diese Partei wurde von der Stadt, also von der Justiz illegalisiert oder als. Bueno, ahora comenta que ocurrió que los 22 parlamentarios están ahí y se podían constituir como grupo en el parlamento turco, pero el partido que era la base de esos 22 parlamentarios al mismo tiempo fue fuera del parlamento ilegalizado. Das war die erste Gruppe in türkische Geschichte seit der türkischen Staat. Die eine Gruppe im Parlament haben und sich als Kurden nennen. Und deswegen, das war sehr besonders für die Kurden, das nicht nur als eine, sagen, mit illegale Widerstand leisten, sondern in auch legaler Ebene parallel was, dagegen kämpfen. Aún así, para los kurdos fue muy importante que haya por primera vez en la existencia de su lucha, que haya un grupo parlamentario que se podía configurar o nombrar como kurdos y no como cualquier otra cosa. A ellos ha dado mucho oxígeno y mucho pues, respaldo para su camino. En 2011, die KDK, also diese kurdische Kongress in Ahmet, die haben auch die demokratische Autonomie, die heißt demokratische Autonomie, deklariert, dass wir ab jetzt, wir werden uns auf dieser Ebene, auf die demokratische Ebene organisieren. Das bedeutet, wir werden unser selbst Verteidigungssystem haben, sein Gesundheitssystem, selbst Ausbildungssystem, das alles unabhängig von Stadt haben. Wie groß ist denn die Stadt? Das ist aber nicht nur Ahmet, das bedeutet in ganz Kurdistan, die Kongress nur in Ahmet. Entonces de ahí salía pues la fuerza de que en la ciudad de Ahmet, y no solo ahí, yo preguntaba qué grande es Ahmet la ciudad, ¿no? Dice, es toda la región, que ahí entonces estos, el Congreso Democrático de Kurdistán ha empezado a organizar, de lo que hemos hablado, de lo que ha hablado Femi, la justicia, la educación, la sanidad, así, independientemente de lo que haya habido ya por los turcos. Die haben das gemacht, weil in 2009 die haben die ganz, also 4.000 kurdische Aktivisten verhaften. Vorwürfe, dass sie eine parallele Stadt aufbauen. Dass sie eine parallele 4000 kurdische Aktivisten. Und im Jahr 2009 wurden detenido 4000 militantes de ese congreso kurdo con la acusación de haber organizado un estado paralelo, precisamente por lo que estaban haciendo. Die alle sind Bürgermeister und Bürgermeisterin. Todos son estos alcaldes. Und als ich weiß nicht, ob die von euch sieht, die sind mit der. Están esposados. Das war ein Foto, das sie sehr, sehr bewusst gemacht hatten damals und in die ganze türkische Medien auch sagen verteilt haben, dass sie auch natürlich diese Würde, also diese menschliche Würde, das auch von Kurden nochmal brechen können. Ne? Ja. Also das war ein Anschlag, natürlich, das hat viele Kurden auch verletzt, ihre Repräsente so sehen, so die sich auch nach türkischem parlamentischem System sogar gewählt haben. Pues entonces este dice es un ejemplo de la guerra mediática. Eso es una no, esa no, la otra foto con los alcaldes esposado y fue publicado por toda la prensa turca en Turquía, mostrando que el Estado turco es fuerte y hasta electos libremente votados, elegidos, pueden ser detenidos y culpados de acciones ilegales. Y dice, ¿te suena? Y dice, ese fue muy humillante para los kurdos, para ellos mismos, viendo a sus alcaldes en cadena, en línea, en fila india. Esta foto. Was wollte ich sagen? Verteidigungssystem. Ja. Können wir auch mal eine Frage fragen? Mal fragen, ob die eine Frage haben. Nicht jetzt vielleicht. Okay. Nee. In 2012, die haben angefangen mit Öcalan über einen friedlichen Prozess reden, weil nach dieser Verhaftung besonders, da hat die kurdische Einheiten, die Guerilla, die haben eine aktive Verteidigung angefangen. Das bedeutet, die gehen in einen Ort, die kämpfen dort und die bleiben dort in dieser Ort. Also bevor war Guerilla Camp so, sie kämpfen, also wo sie mit Soldaten in einen Zug kommen, die angriffen und gehen weg. Aber diesmal, die sind hingegangen und dort geblieben. Also, genau. Pues entonces, en el año 2012, el PKK entró en una especie de ofensiva con una táctica guerrillera diferente. Hasta entonces han intervenido con medios violentos, atacando y retirándose. A partir del 2012 han hecho otra cosa, se han atacado y se han quedado ahí. Sí, nada más. Das war auch eine Überraschung für die türkische Stadt, weil bis jetzt, die haben immer propagiert, dass sie nur, wir werden bald den vernichten. Das war die immer, die haben ihre Bevölkerung, die türkische Bevölkerung so sagen, überzeugt. Wir sind bald da, also wir werden bald den vernichten. Aber die haben gesehen, die türkische Armee könnte nicht mehr mit der Autotransformation sich bewegen, nur mit dem Flug oder mit Helikopter. Und das war sehr sorprendente para este cambio estratégico para el gobierno turco, porque toda su propaganda también siempre se basó en la propaganda diciendo que a los kurdos ahora hacen, pero ya se largan y pronto nosotros los turcos venimos para, pues, digamos, poner orden. Pero ahora se encontraban todavía con el enemigo en la ciudad y dicen como los kurdos se han defendido y por eso se han quedado, los turcos solo podían intervenir con medios aéreos. Und natürlich damals, also das war schon ein Jahr, die hatten die Anwalten von Öcalan wurden auch verhaftet. Bevor, der hat so regelmäßig Kontakte mit seinen Anwälten und der könnte auch so Perspektive geben. Und das war auch eine Grund für diese aktive Strategie von KJK. Und auch, also die zeigen diese Massenverhaftung von den kurdischen Aktivisten. Und deswegen KJK hat diese neue Phase angefangen und die haben gesagt, diesmal, wenn die türkische Staat mit dieser Politik so geht, werden wir die Volkskrieg anfangen. Bueno, ahora está dicho. Esta estrategia se llama guerra de pueblo y no guerra urbano o guerra de guerrillas, sino llevaban el enfrentamiento a este nivel de guerra de pueblo, enfrentando al pueblo con el que pues, puede traer el opresor. Eso es todo alimentado también por una cadena de detenciones. En el año 2012 siempre ahí está. Hasta los abogados de Öcalan fueron detenidos y esto también alimentó mucho la nueva estrategia. Ahora, no solo nosotros los combatientes del PKK, sino el pueblo se enfrentará a todo lo que trae el aparato turco. Dann, die haben die haben verstanden, weil die könnten die türkische Bevölkerung nicht mehr überzeugen, weil jeden Tag wurde die Leichen von die getötete Soldaten in westliche Länder gegangen, in türkische Städte gegangen und dann natürlich auch von Mittelklasse. Und dann als diese von Mittelklasse kommen und dann viele auf die Straße gegangen und dann die haben verstanden, dass in welche Richtung das geht. Entonces la situación bélica pues causó muertos y en este caso, pues como los kurdos se quedaban, causaron muchos muertos de los soldados turcos. Y como el gobierno turco intentaba ocultar las bajas, los kurdos lo publicaban y muchas veces tuvieron que publicarlo en el exterior y ahí volvía la información a Turquía. Dice, este pues dejó a los turcos, a la población turca, los kurdos en otro, pues con otra calidad, en otra perspectiva. Y no solo de los que vienen y se van y cobardemente, sino ahora están ahí y mueren los hijos de Turquía. ¿Cómo va la hora? Pregunta. ¿Hay prisa? ¿Hay que comer? A las 9 habrá que terminar. Ya, yo no tengo hora. Tenéis que ir. ¿O queréis preguntar algo? Y son inmediatos. Halbe Stunde, höchstens maximal. Ok. Ja. 25 Minuten. Willst du noch was über die aktuelle. Ja, yeah, also es geht jetzt die Richtung. ¿Cómo? Ja, es kommt so. Jetzt die aktuelle. Also aktuell. Wurde dann, also diese friedlichen Prozesse sind angefangen und dann aber die türkische Stadt natürlich hat ihre Strategie, die wollten nur ein bisschen Zeit gewinnen und immer noch ihre Agenda steht, die Bewegung zu vernichten. Naja, casi está incluido en lo que hemos dicho, que el gobierno turco, la contraguerrilla siempre quería pues aplastar el movimiento kurdo y habla mal de ellos y de, pues eso. Así ha quedado. In 2014 wurde HDP, die Partei der demokratischen Bevölkerung, gegründet, aber diesmal nicht nur von die Kurden, sondern für türkische Linken und die anderen Minderheiten. Und die haben die in erster Wahl 10% Hürde überschnitten und sie haben 13% gehabt und 80 Kandidaten, also Parlamente in Parlament geschickt. In der Türkei. Genau, und darunter nicht nur Kurden, sondern Armenien, Esiden und von den anderen, sagen die Repräsentanten von Frauen und auch von den anderen, sagen unterdrückte Bevölkerung in der Türkei. Bueno, si lo entiendo bien, es en el año 2014, hace poco, entonces el PKK como se abrió más a otro tipo de enfrentamiento con el Estado turco, también permitió o organizó alianzas con otras fuerzas de la izquierda turca y han conseguido en el año 2014 más parlamentarios en más parlamentos y en el Parlamento Central en Turquía. Ich glaube, die wollten was über den... Aktuelle Lage. Ich komme zur aktuellen Lage. Rojava. Aber braucht ihr so Pause? Habt ihr das Gefühl, Bedürfnis? Necessitage so fünf Minuten? Tomar agua, un paar fumado. Recreo, pregunta. No. Genau, genau. Ahora él solo se va a concentrar en hablar sobre la situación actual Rojava en la parte de Siria y la agresión por parte de los fascistas islamistas. Also als die in 2011 die Krieg in Syrien angefangen hat, war die kurdische Bevölkerung dort schon organisiert. Cuando arrancó en el año 2011 la guerra en Siria, la revolución, la guerra, la población kurda en Siria del norte ya estaba organizada. Weil für die kurdische Bevölkerung die Revolution in Syrien hat nicht in 2011 angefangen, sondern in 2004. Porque la revolución para los kurdos no empezó en el año 2011, sino en el año 2004. Und in 2004 die haben die kurdische Bevölkerung, also die Bewegung dort, die haben so einen Widerstand geleistet und sie werden mit einem brutalen Massaker konfrontiert. Pues en 2004 Saddam atacó, no, los kurdos se han rebelado contra el régimen de Assad y fueron atacados violentamente por el régimen de Assad. Und als die 2011 die Krieg angefangen hat, die Imperialisten, die haben gesagt, Assad muss weg. Und natürlich Türkei als der Partner der NATO, der dritte größte Militärgruppe in NATO, die unterstützen auch die imperialistische Strategie. Dice la, para los imperialistas internacionales fue claro que el Saraf tiene que el régimen tiene que acabar. Ja, und die haben gesagt, okay, es ist Saddam und dann freie syrische Armee. Also entweder du bist von Saddam oder du bist von der freie syrische Armee. Aber die kurdische Bewegung hat gesagt, nein, wir kennen den. Saddam hat, wir haben schon in 2004 mit Saddam zusammen gekämpft und auch die anderen, wir kennen die auch, die Freie Syrische Armee, die sich als Freie Syrische Armee nennen, die sind meistens die Islamisten, die morgen auch an uns angriffen. Und die haben das gesagt und die haben gesagt, wir gehen in dritten Weg. Entonces, hasta entonces, 2011 solo, oder a partir del 2011 solo existía también en la opinión pública syria y internacional solo dos bandos. Los de Sadat o los libres, el ejército libres de Siria, como él lo llama. Los kurdos no estaban de acuerdo con esos criterios porque decían, a Sadat conocemos y a los libres, el ejército libre de Siria también conocemos, que son nada más que encubiertos guerreros del Islam y mañana nos van a masacrar. Und damals, sie haben angefangen, hier sagen Strukturen, ein System zu aufbauen. Und darunter natürlich, die werden sehr schnell von Assad attackiert am Anfang. Und dann, die haben ihr Verteidigungssystem gegründet. Und da heißt, die heißt YPG, die Vereinigung der Verteidigung der Bevölkerung. Und YPG, die Verteidigung von den Frauen. Also zwei parallele Verteidigungssysteme. Pues los kurdos fueron el objeto de guerra de las fuerzas de Sadat para erradicarles del mapa. Pero los kurdos estaban organizados y se organizaron más en una fuerza de, no recuerdo las abreviaciones, de militares y una defender und Defensa de las mujeres, ja. De Frauen, ¿no? Genau. für den, also das war natürlich nicht nur eine Revolution gegen, sagen, einen Widerstand, sondern das war eine soziale Revolution. Die haben von Anfang an gesagt, das ist eine Revolution der Frauen. Also die Frauen führen diese Revolution und das ist eine soziale Revolution, was wir machen. Ah, dice entonces los kurdos, das ist el inicio de la resistencia contra Assad y todos los ejércitos los querían masacrar. Siempre lo interpretaban o tomaban como una revolución social, nunca únicamente como defensa. Y dice Fimi que fue sobre todo llevado a cabo por batallones de mujeres. Und aber sehr, also nach die haben in Haseke und in viele Städten so Konflikte mit Assad gehabt, aber parallel hat die, die sich als Freie Syrische Armee genannt haben, die haben auch angegriffen. Also diese, ja, die Opposition der Assad haben auch auf die Kurden angegriffen. Pues los kurdos se organizaban así en sus territorios y con el tiempo también fueron objeto de las agresiones por parte del ejército libre, que antes luchaban solo contra el Assad, sino ahora contra los kurdos también, contra su revolución ja. Social. Als ihr in auch in Bild seht, diese gelbe, also aber dort sieht nicht gelbe, ja, ja. Sondern anderen Farben. Los campos amarillos o verdes amarillentes. Die sind drei Kantonen, die Kurden um 2012 deklariert haben. Also die Kurden, die Repräsentanten der Kommune und Stadtraten, die sind zusammengekommen und die haben diese drei Räte, also drei Kantonen deklariert. Como autónomo. Ja, autonomie. Bueno, es Siria se ve. Y los tres campos amarillentos arriba, esos son los que los kurdos declaraban como cantones, preguntaba como qué cantones, entonces autónomos, bajo mando kurdo en estas regiones. Ali sieht, es gibt die cantones sind nicht zusammen, also es gibt immer dazwischen anderen. Están separados, dice, es muy importante saberlo. Das ist so, weil ich habe schon, als ich über Syrien geredet habe, ich habe gesagt, diese Assimilation und diese Zwangmigration von Assad, die haben damals, die heißt die arabische, ich erinnere mich nicht genau an die Namen, aber es hat einen Namen, und die haben das von der kurdischen Bevölkerung zu den anderen Städten gezwungen und die ihr Territorium, die haben zu Araben gegeben und die haben Araben dorthin ja. geschickt. Ah, es ist interessant. Ich connecte con lo que él ha comentado antes, que cuando la deportación forzosa por los kurdos así en el mundo, en Siria fueron implantados los kurdos en estas zonas para que pierdan su coherencia, su contacto uno con el otro. Und leider die haben auch die Palästinenser, die Flüchtlinge nach den Palästinenser, es gibt so einen großen Teil von denen in Syrien, und die haben den hingeschickt, so diese kurdischen Gebiete. Also, na? Und warum? Und weil die von die kurdische Bevölkerung hingeschickt, sie wollten das arabisieren, nur damit die Araben dort stehen. Ah. Also, dass, damit sie es und Kurden oder Deskurdizarlo. Entonces había muchos intentos de descurdizar estas tres zonas que con el conflicto cobraba más importancia, y él dice los del Estado Palestina mandaron muchos palestinos arriba para pues echar agua a la comunidad kurda. Y dice en 2013 die Al-Nusra, also die heißen Al-Nusra, die haben offensichtlich gesagt, dass sie die Gruppe von Al-Qaida sind. So, die sind bis jetzt, sie waren die von Freie Syrische Armee. Auf einmal, dann kommt so eine, die starkeste Gruppe des Freie Syrische Armee ist eigentlich von Al-Qaida. Die syrische Armee, die Freie, ne? Genau, die sind Al-Qaida und die haben gesagt, wir haben nichts mehr mit denen zu tun, wir sind Al-Nusra. Und wir kämpfen für die islamische Stadt. Ocurrió que probablemente sabéis, grandes partes del ejército libre de Siria de golpe se convirtieron en una columna de Al-Qaeda y se declaraban ahora combatientes del Islam y pues machacaban o intentaban de pues machacar a los kurdos. Und viele Mitglieder, also Kämpfer von der Islamischen Staat, also von Al-Nusra, die heißen damals nicht Islamische Staat, Islamische Staat ist was anderes. Die sind von den europäischen Ländern hingeschickt. Die sind die Migranten meisten. Und dann damals, die europäischen Länder haben die Imperialisten auch hingeschickt. Ja, Hauptsache Assad ist weg. Also nachher die haben gesagt, wir wüssten nicht. Aber das ist sehr klar, die durch türkische Grenze, die sind in Syrien geschickt. Und bis jetzt, diese Politik, also besonders von der Türkei, geht immer noch weiter. So, diese Islamisten durch ihre Grenze in Front, in Krieg mit den Kurden so hinschicken. Entonces, antes de llamarse Al-Qaeda, se llamaba en esta zona los combatientes del ejército libre de Siria, se llama Al-Nusra. Y dice, lo curioso que es poco conocido, los combatientes estos fueron reforzados por el imperialismo internacional mandándonos a sirios, que son sirios, a la zona para pues integrarse en la lucha contra Sarraz, a Sarraz. Ja. Sí. Und darunter natürlich gab auch die heute, die nennen sich Islamischer Staat, wir sagen Daesh, die haben gesagt, ja, wir haben mit Al-Nusra auch nichts zu tun, weil die waren auch eine Gruppe von Al-Qaida. Und dann die haben gesagt, nee, wir sind eine alleinige Gruppe und wir deklarieren die Kalifat. Ja, Politiker aktuell, entonces nació el Daesh, es la palabra en kurda para el Estado Islámico. Entonces se desvinculaban de Al-Qaida, sino se orientaba en lo que llaman ellos el califato islámico. Ja. Und in 2014 besonders, als ihr auch mitbekommen, es gab großen Krieg zwischen der Islamischen Staat und der kurdischen Bevölkerung. Und als ihr seht, diese grauen Plätze, die sind von den Islamisten, der Islamischen Staat. Und das am Mitte, der gelbe Platz, ist Kobani. Der gelbe? Ja, am Mitte. Und noch was, la geografía. En el año 2014, el año pasado, había una gran batalla entre los del califato y los kurdos organizados. Y Rojava es precisamente la mancha amarillenta en el centro. El campo gris está todo actualmente tomado por el Daesh, el fascismo islámico. Ja, es mi palabra, no dice él. 2014, das ist Kobani. Ja. Ah. Wann war das denn vorher? Das andere Bild, wann war das denn? Das war vorher. Ja, wann denn vorher? Vor 2014. Also in 2014, aber als bevor die Islamische Staat Kobani angriff. Está bien, lo que dice Enseña. Zeig nochmal das Bild. Eso es antes de la presión por parte del califato. Y ahora, después de la agresión del califato, Rojava se ha casi disminuido a esa... Also punto amarillento arriba, que casi no se puede ver. Kobani? Weil Kobani ist Nord und Süd und dann die Stadt kommt natürlich in die Krieg kommt in Stadt. So 70-80% der Kobani ist zerstört. Ja, entre el 70-80% de la ciudad de Kobani está destruido. Rojava es una zona, una región, y Kobani es una ciudad, ¿no? Ja. Y 70-80% en ruinas, como nuestro cartel lo muestra. Und die Krieg war nicht mehr sozusagen von einer Seite zur anderen Seite, sondern von Haus zu Haus. So, dieses Haus ist YPG, YPG, und der andere Haus ist die... Portal, la guerra, de, pues hombro a hombro, así, nada de distancias, no. En la ciudad misma. Und natürlich, also die Sache ist, die kurdische Bewegung, die haben keine Waffen. Die haben Waffen, aber sehr, sagen, einfache Waffen. Aber der Islamische Staat, die bekamen die schwerste Waffen von der Türkei, immer noch. Und als die Mosul die erobert haben, die haben die ganze Waffen, die irakische Armee von den Vereinigten Staaten bekommen haben, diese ganz großen Waffen, sehr so vorsichtig, also sehr technologischen Waffen. Kalifat gegeben. Genau. Und die haben Mosul angenommen und die haben diese Waffen bekommen. Und diese ganzen Waffen, die haben gegen Kobani benutzt. Die Kobani, die haben nur Kalaschnikow. Sí. So. Entonces, lo que tiene cada banda en su mano es muy... No tiene comparación. Los kurdos no tienen nada. Nadie les apoya, nadie les regala o vende armas. Al contrario, los turcos venden todo. El Estado Irak, todo lo que han recibido de los americanos al califato. Y entonces, ahí. Und dann, das ist ganz, in ganzen in Welt, in Media gekommen. Und es gab eine große weltweit, sagen eine... Unterstützung, also das wird auch in Media sehr gut präsent, weil die waren, diese Menschen waren die Einzigen, die gegen diesen Faschismus gekämpft hatten. Wie heißen die? YPG und YPG, also die kurdische Einheiten. Ja, hoy en día son los dos kurdos, las dos organizaciones kurdas, el político y la rama, digamos, de las mujeres, son los únicos que se enfrentan a lo que intenta hacer el Estado del califato. Pero antes también se me olvidó deciros, él dice, las fotos que se ve del Estado, pues del califato, estos armamentos, los carros combates así, dice, es todo de Irak, de los Estados Unidos. Todo, de ahí viene. Und die damals, als so klein geworden, ist die Erdogan, der türkische Präsident, der ist am Grenze gegangen und der hat eine Rede ausgehalten und der hat gesagt, Kobani ist heute bis morgen Kobani wird ausfallen. Wann hat er das gesagt? Das war damals, als er in 2014, als er klein war. Und dann ist el Presidente Turco, es la frontera con Turquía, la blanco, se atrevió el Erdogan echó un discurso justo en la frontera con Kobani. Y dice él, en su discurso dijo, dentro de poco Kobane será erradicado del fast del mundo. Und damals war in der Türkei die ganze kurdische Bevölkerung war aufgestanden, weil das war die Punkt, wo sie verstanden haben. Diese HDP, die haben auch sehr klar gesagt, okay, das ist, sie wollen dort einen Genozid machen. Also die führen einen offensichtlichen Krieg, die türkische Stadt, durch diese Banditen. Und dann wird in allen Städten, in kurdischen Städten demonstriert, feiern diese Demonstrationen. Kannst du das hier erklären? Und dann. Pues justo con esa declaración de Erdogan en la frontera, este fue tocó la fibra de todos los kurdos en Turquía y sea donde sea. Dice que ahora el kurdo, que el menos politizado kurdo, también ha entendido que ahora van a por ellos. El Estado turco ha declarado la guerra sin regreso y sin ley contra los kurdos. Y dice, en base de eso ha habido muchas manifestaciones, expresiones populares en Turquía y creo que ha dicho en todo el mundo para pues llamar la atención sobre esta agresión. Él llamaba al gobierno turco bandidos. 52 Demonstranten wurden feiern diese Demonstration ermordet von türkischen Polizisten, erschossen. So, und einige von denen waren, also nicht alle von Polizisten, sondern von den kurdischen Islamisten, die Hezbollah, die sind auch in 90er Jahren türkische Stadt hatten die auch gegen die kurdische Bewegung benutzt. Und einige von den Demonstranten wurden in türkischen Staaten von den zivilen türkischen Faschisten getötet. Aber allgemein... In Kobane? Nein, in diese Demonstranten in der Türkei, als die Erdogan diese Rede gehalten hat. Entonces, en el transcurso de las manifestaciones, no sé qué decía, 59 personas fueron disparados, asesinados, pero no solo por soldados o policías turcos, sino dice también por Hezbollah, que él llama a los kurdos islamistas. Aber die sind von den 90er Jahren von türkischer Geheimdienst ausgebildet, also von die Hezbollah. Hezbollah. Führer von denen sind die Türken. Bueno, dice, Hezbollah fue creado y adiestrado por el servicio secreto turco en los años 90. Und die haben viele kurdische Aktivisten damals getötet. Y fue la punta de lanza para matar kurdos. Und letztes Jahr, also seit lange, man hört von denen nichts, aber letztes Jahr, die haben den nochmal, die wollen jetzt nochmal den als, sagen, gegen Kurden zu benutzen, die kurdische, gegen kurdische Bewegung zu benutzen. Pues entonces, antes de la actualidad, no se escuchaba mucho de los Hezbollah kurdas, pero él sabe que van a ser reactivados para, como una especie de contraguerrilla contra ellos. Ja, na, also nach diesen Demonstranten, und das wurde in der ganzen Welt, sehr, also wie gesagt, in Medien gekommen, und dann die internationale Kräfte müssten auch also was übernehmen, weil die ganze, sagen, Media hat davon berichtet, dass so einen Krieg gibt, und das, also die haben auch die Islamisten auch so dargestellt, wie sie sind. Ja, und damals, die haben viele Journalisten hingerichtet, na, sehr klar, mit diesen brutalen Videos und so weiter. Und dann, dass eine internationale Unterstützung bekommen. Und dann, die haben angefangen, dann auf die ISIS zu angreifen, also die Koalition von die... Wer sind die? Die NATO, die Amerikaner und also die in Syrien sind, also die in Grenz sind. Und dann, die haben angefangen, auf ISIS zu attackieren. Die NATO? Genau, also die Koalition heißt die. Entonces, dice, que había también una reacción por parte de los estados imperialistas, la OTAN, empezó a atacar al califato, porque han visto que ahí se desarrolla una situación que no nos beneficia mucho. Y dice, el califato ha empezado una guerra, y todos lo conocemos, digo yo, no ha dicho él, pero han empezado una guerra contra los periodistas. Masacraban a cualquier periodista que publica la situación real, como son, o como lo que pasa. Weil die haben wahrgenommen, dass die islamische Staat ist sehr groß geworden. Nicht nur in Syrien, sondern ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, Boko Haram in Afrika, ja. Und auch in europäischen Ländern, die haben viele Taten begangen, so wie Charlie Hebdo. Und dann haben sie wahrgenommen, das ist sehr groß, das sind nicht nur irgendwelche kleine, sagen, Gruppen, die man sehr sofort vernichten können. Habe ich schon gesagt, sí. Pues da más ejemplos, ¿no? El Estado, el Califato es muy grande y la OTAN tuvo que pues, hacer algo porque Boko Haram en Kenia, en África, o Charlie Hebdo aquí en París, pues, o actualmente, no ha dicho él, pero ya sabemos que ahí se desarrolla una situación que desborda un poco la cosa. Und dann die kurdische Kräfte in Kobani, die haben auch ein bisschen schwere Waffen bekommen von der kurdischen Autonomie in Irak. Schwere Waffen? Genau. Ah, schwere Waffen. Pues y ahora también los kurdos en Kobani han recibido por parte de los kurdos que han recibido a su vez armamento por la Unión Europea en la parte de Irak arriba, pues últimamente se han filtrado armamento pesado a los combatientes en Kobani. Und dann ist so geworden, ist groß geworden. Y ahora, gracias a eso, Kobani existe. Ich zeige die aktuelle die Maps von 3.400.000 Personen viven, Kurdos viven en Rojava, no sé, antes, ¿no? Habéis visto, ¿no? Ja, ist ja schon gut. Ja. Musst du Schluss machen? Ich mache bald Schluss, aber ich will letzte zwei Sachen zeigen. Dos cosas más y se acaba. Also Kobani ist immer mehr groß geworden. Kobani crece. Aber die Sache ist, dass es hat zwei Türen, so Grenztüren. Also es gibt zwei Grenztüren zwischen Türkei und in Syrien. Und die beide sind im Handel der ISIS bis Kobani, also vor einigen Monaten. Rojava, la zona de Rojava tiene dos paseos con Turquía, pero los dos pasos transferizos están en mano del califato. Die wichtig war, also ihr Hauptstadt ist in Syrien und die bekommen ihre ganze Logistik und machen ihre ganze Geschäfte durch Tell Abyad, wie ihr seht, so diese Syrien. Zwischen zwei gelben Punkten. Syrien. Ne? Genau, diese zwei Punkte, also es gibt eine Grenztür ja. Und die bekommen ihre ganze Logistik von denen und ihre Kämpfer auch. Ihre Kämpfer kommen von den europäischen Ländern nach Türkei und dann kommen durch diese Tür. Entonces el califato se alimenta por el paso transfronterizo Tell Abyad. Ahí se filtra el material armamentístico como los combatientes frescos de Europa, dice. Und das ist sehr strategisch. Also das ist sehr strategisch für den, auch für die kurdische Bewegung, also für die kurdische Kräfte in Rojava. Entonces es un punto super estratégico para ellos como para los kurdos para atornarlo. Und vor einem Monat, vor einige Wochen eigentlich, die kurdische Kräfte haben diese Tür gehabt. Das ist ausgeschlossen. Bueno, los kurdos combatientes han conseguido cerrar el paso para, eso. Ja, sí, sí. Und natürlich, das war für den eine große Schock, auch für die Türkei. Sí, und Türkei hat in dieser Punkt, hat dieser Punkt gesagt, wir werden nicht lassen, dass die Kurden nur in unserer Grenze eine Stadt aufbauen. Pues nada, entonces fue un golpe grande para el califato como para el Estado de Turquía, y diciendo ellos, el Estado de Turquía, dice, no van a permitir nunca que los kurdos levanten un Estado autónomo en Rojava. Und die haben das gesagt, nach dieser Banditen auf Kobani angegriffen haben, ich weiß, vor einer Woche, die sind durch eine Gruppe, durch türkische Stadt, eine Gruppe von der anderen Seite, von dieser grauen Seite, wie ihr seht, zu Kobani gekommen, am Nacht mit die Uniform von YPG und YPJ, von den kurdischen Einheiten. Die haben 300 Menschen, die Zivilen getötet, in einer Nacht. 100 von denen waren die Kinder. Waren türkische Soldaten? Die waren die Islamisten, aber die sind durch Türkei gekommen. Ocurrió hace una semana, y pregunta si igual lo habéis oído, por la parte más oscura, gris, 100 combatientes del califato en uniformes de los kurdos, de la organización de autodefensa de los kurdos, se ha penetrado por la frontera, matando 300 combatientes, 100 otros y muchos niños. Und nachher die kurdische Einheit haben gesagt, wir werden dann die anderen, diese Gebiete auch nehmen, die zwischen, also es gibt nur eine Kanton, die mit den anderen Kantonen keinen Bezug hat. Mhm. Das ist immer im Hände der Islamisten. Mhm. Und als die türkische Präsident das mitbekommen hat und dann und das auch dieser ganze sagen 80 Islamisten, die auf Kobani Angriff haben, wurden getötet. Mhm. Und die haben gesagt, wir werden das euch nicht lassen. Wollen sie das schließen? Nein, die türkische Stadt sagt, wir werden angegriffen. Also jetzt, sie vorbereiten sich auf die kurdische Gebiete zu angreifen. Ja, fatal. La reacción turca de los bandidos, como le llaman, está muy bien. Ya está, a punto de hacer algo muy, muy malo para los turcos, para los kurdos, que van a penetrar por parte del doctor, los dos manchas amarillas no se conectan. La otra parte gris es en manos de los combatientes del califato. Por ahí ha avisado los bandidos de Turquía que van a atacar, van a penetrar al territorio sirio para atacar a los kurdos. Weil, ja, also wie gesagt, die kurdische Einheit, die wollen auch diese Zwischengebiete, zwischen diese Kanton Afrin, ne? Und die anderen, von den, ja, diese Islamisten sagen, schließen. Ne? Schließen, ja. Pues y casi es lógico, los kurdos tienen como objeto cercano de cerrar los dos cantones. Él siempre los llama cantones, las zonas, que la mancha amarillenta a la izquierda con la otra, para que no puede pasar lo que avisa los bandidos turcos. Ich glaube, der hat viel mehr gedauert, als wir gedacht haben. Und deswegen... Ja, Fragen. Ja, ihr könnt jetzt, wir können die Fragerunde machen. Könnt ihr fragen, oder? Si quiere, si os quiere aliento, preguntar. Si quiere, eine Frage. Corto y preciso. Warum ist es so, dass Türke, die Türkei, den El Califato, dices, den, das El Califato, das Kalifat nicht als Bedrohung ansieht? Ja, also der hat sehr lang gedauert, deswegen ich wollte nicht so in dieser ganzen über diese ganze Politik reden. Also Türkei, Saudi-Arabien und Katar, die haben eine sehr strategische Politik im Mittleren Osten. Wir sind drei Städte, die Sunniten sind. Und in der Türkei? Türkei, Saudi-Arabien und Katar. Drei Städte. Die sind Islamisten, also Sunniten. Islamisten, Sunniten, also Katar und Saudi-Arabistan sind immer noch mit der islamistischen Schariat, sagen, haben ein islamistisches schariatisches System. Und Türkei ist, die Regierung ist auch Islamisten und die gehen auch in diese Richtung. Sunnitisch. Und sunnitisch, ja. Und la respuesta casi lo has entendido. Dice, hay tres países en esta región que son sunníes. Turquía, Qatar y Kuwait. Entonces, este, como el califato es sí, pues casi, pues no sé. Solo por eso. Und die wollen eine sunnitische so Block aufbauen. Und ihre Außenpolitik ist, der Assad sozusagen aus der Macht bringen, also dass sie entmachten und dort auch die Sunniten in Macht bringen, damit sie auch ihre Politik machen können. Como estrategia tiene Turquía, Qatar y Kuwait de organizar una alianza entre los países suníes, y su idea de los tres es echar a Sadat, ¿a dónde? Al mar Mediterráneo, para instalar la creencia o un parlamento suní. Entonces serían ya cuatro. Und la estrategia de Turquía, dice. Und zweite Sache ist, dass die türkische Regierung sieht diese islamische Stadt als unter ihrer Kontrolle. Also das ist islamische Stadt ist türkische Milizen, sagen. Die benutzen den für ihr politische Interesse. Und die denken immer noch, oder die sind sehr überzeugt, dass die unter ihrer Kontrolle sind. Und deswegen, die Kalifat ist nicht dieser Kalifat in Irak, in islamischer Stadt. Wir sagen, Erdogan ist Kalifat. Weil Erdogan ist die diese ganze sagen, Politik einführt. Das habe ich nicht verstanden. Die Türkei meint, dass ein Teil des Kalifats noch zu ihnen gehört. Nein, die denken, also diese ISIS würde von denen unterstützt. Logistisch und von, auch... Von wem ist denen? Von der Türkei. Ah. Türkei, Saudi-Arabien und Katar. Und der Türkei ist der Überzeugung, dass sie, die sind unter ihrer Kontrolle. Ja, von wem? ISIS ist unter die türkische Kontrolle. Bueno, el traductor no entiende todo, pero es complicado. Turquía, es que, ich habe das nicht verstanden. Die türkische Regierung denkt, dass die, dass der Kalifato unterstützt wird von wem? Von den Sunniten. Kalifat, also die ISIS oder die Daesh heißen immer, die sind unter Kontrolle der türkischen Regierung. Wer denkt das? Die türkische Regierung ist den Unterstützer. Also die ahora capto un poco más. Dice, pero no es así que tiene, no les tiene de oposición Turquía. Turquía alimenta al califato. So, aunque son sunnis y shiís, ¿no? Es que eso justo no me entraba. No, son sunnis todos. Pasa que Turquía, la política que hizo Turquía fue las partes kurdas, si la administración turca les tiene que dar agua, suministros, electricidad, los dio en manos de los sunís porque sabía que luego iba a haber una guerra. Entonces, cuando la guerra se organizaría para hacer un califato suní, podrían así dejar a los kurdos sin suministros. Más o menos, todos son sunís. O sea, él dice que no, él dice el califato son shiís. El califato son suníes. Califato suní. Ich habe das immer so verstanden, das ist shiís. No, califato es suní. Tiene razón. Tiene. Por eso, ¿no? En Siria también, los de Hezbollah, ¿no? Que es, digamos, de Líbano, esos se enfrentan al Daesh con el Assad. Porque los de Hezbollah son chiíes. Yeah. Ah, ja. Kurz über Hezbollah. Die Hezbollah in Lübnan hat nichts mit dieser Hezbollah in Kurdistan zu tun. Die sind ganz unterschiedlich. Ja. Ah, ja. Schluss. Schluss. Also, wenn keine weiteren Fragen gibt. Sind nur ein Mass? Gibt es eine Lösung? Siehst du eine Lösung? In diesem Gebiet? Sobre Rojava, Kobane. Hm. Also ich glaube, wenn eine Lösung gibt, nicht nur in Rojava, im ganzen Mittleren Osten, weil es gibt nicht Konflikte nicht nur in Rojava, in der Türkei, zwischen Israel und Palästina, in anderen Städten. Das ist dieser Modell, die PYD oder die kurdische Einheiten und mit den anderen Völkerungsgruppen durchsetzen wollen. Und daher, ich persönlich habe Hoffnung, dass am Ende die anderen werden auch das verstehen, dass die zusammen leben können. Das ist was mir, bei mir mindestens eine so, mich aufgeregt, dass das wird irgendwie passieren. Dice que el problema es más grande, no es tan global, localizable como estamos hablando, Rojava. Dice, es para todo el Medio Oriente, es complejo, muy complejo. Y su única esperanza es que haya paz y las diferentes creencias pues pueden vivir uno al lado del otro. No, un Beispiel dafür. Er sagt ja, da gibt es aber Widersprüche, weil die NATO auch noch Interessen hat, die das friedliche Zusammenleben ja vielleicht gar nicht will oder so. Ne? Ja, natürlich, das gibt's immer. Also die anderen, die großen Mächte oder Imperialisten, die werden niemals dazu kommen. Okay, ja. Das muss sein, weil die Menschen wollen in Frieden leben. Nein, das geht denen scheißegal. Die wollen nur ihr Interesse. Ja. Sagen, lo ve difícil, aunque lo dice, lo ve difícil porque los grandes estados imperialistas, fijo, lo van a, pues, van a hacer, van a ir por su camino, lo que quieran, hacer lo que les da la gana. Yo tengo una última pregunta. Ayer hubo bombardeos en zonas donde están los militantes del PKK. ¿Eso tiene relación con el ejército turco? Creo que bombardeó algunos sitios donde están los del PKK. Así interpreta él que significa que se rompe ya oficialmente el proceso de paz, o como lo interpreta. Sie sagte, hat es gestern eine Aggression gegeben von Seiten des türkischen Staates gegen Einheiten der PKK. Und sie fragt, ob das so interpretiert werden könnte, dass der Waffenstillstand zwischen PKK und Türkei jetzt dadurch kaputt ist. Also die kurdische Seite hat gesagt, seit langem, also die sagen schon lange, dass von türkischer Staat, sie haben diesen friedlichen Prozess schon ausgebracht. Aufgeben. Also nur weil wir das Krieg nicht wollen. Und deswegen, wir geben viel von uns, damit das nicht wieder passiert. Aber der Punkt, wo die türkische Staat auf Rojava angriff und in das syrische Teil, dann das wird auch Punkt sein, wo auch die Völkerkrieg in der Türkei anfängt. Wo die kurdische, nicht nur Guerilla, sondern richtig von der ganzen Bevölkerung gegen die türkische so Kräfte. Te contesta, no sé si sabe, conoce el caso de ayer, pero dice, no fuera la primera vez que el Estado turco hiere o ataca a los kurdos, aunque haya un acuerdo de no beligerancia o de paz, así. Ellos, y los kurdos siempre han dicho que no vamos a... Vamos a seguir con nuestro camino. Nosotros damos mucho, algún día lo tiene que hacer pues la otra parte también. Así lo dice. Pero dice, ahora la agresión de los turcos contra Rojava, dice, está seguro que va a ser el germen para una guerra civil en Turquía. Ha dicho él, ahora mismo. Porque por la... Pues no sé, interpretar, preguntar. Aber, also, ja, natürlich, die wollen jetzt einen Krieg, also besonders die AKP und Erdogan will einen Krieg haben, weil die haben auch diesen Punkt gesehen, also diese letzte Wahl, diese Partei von den Kurden, auch die türkische Linken und der anderen Bevölkerung, die haben einen großen Erfolg gehabt, 13%. Die haben 80 Parlamente in Parlament geschickt und Erdogan wollte ein System wie Frankreich, so eine nur selbst ein Präsidentsystem. Nur weil die Kurden und die anderen, die in Parlament gegangen sind, der hat nicht genug die Parlamente gekriegt, seine Partei, und deswegen das ist ausgefallen. Und die haben auch diese Gefahr gesehen, okay, wenn diese Leute zusammenkommen, die Unterdrückte, die Kurden, die türkische Arbeiter und die anderen, die Leute, die von Staat bedroht sind, denn die zusammenkommen, die können wirklich eine Kraft sein und unsere ganze bürgerliche Politik kaputt machen. So, und deswegen, die wollen jetzt nochmal diesen Krieg führen, wo sie zwei Seiten haben. Die Kurden, so die Terroristen, und dann die andere Seite, die Türken und die Nationalisten. Pero dice, la parte agresiva no serán los kurdos, sino la parte de Turquía, los bandidos. Porque Turquía ha visto que los kurdos cobran cada vez más fuerza en Turquía mismo. Un ejemplo, dice otra vez, son los resultados positivos para los kurdos en el Parlamento. Y en la alianza que pues, existe entre los kurdos, organizaciones kurdas y otras fuerzas turcas. Entonces dice, no serán los turcos que van a tener, necesitan, pues... gobernar otra forma de asesinar o aplastar el movimiento kurdo. Así te ha contestado más, ¿no? Yo, si queréis, os digo, tengo un informe del cantón de Kobani, de la administración del cantón de Kobani, donde dice que esto hace 3 meses que enviaron un informe, el cantón de Kobani, el KNK también, diciendo que la reconstrucción de Kobani va a ser lenta, porque la reconstrucción de Kobani está destruida un 80% de Kobani, solo ha quedado un 20%. Y luego también que el ISIS, antes de irse, dejó un mogollón de bombas y artefactos escondidos entre las ruinas para cuando llegaran los refugiados, que son unos... Solo quedan 25.000 personas de 200.000 personas en Kobane. in Kobane. Jetzt leben da nur noch 20.000 Menschen. Ja, hätte sie da Informationen. Lo que ha quedado ahora mismo serían destruido 1.167 edificios, afectados severamente 1.155, afectados moderadamente 845. Bueno, si lees liest irgendeine Meldung von der PKK oder von den Kurden, dass die, was da alles zerstört ist in Kobane. Tausende von Häusern, also mit Zahlen genau. Und sie sagt auch, dass die Türken da oder die ISIS da auch ganz viele Bomben versteckt hat in den Ruinen, ja. dass man da nicht gefahrlos reingehen kann. Ja. Und auch Wasserleitungen und so, die ganze Infrastruktur nicht mehr existiert. Schluss. Schluss. Centros de servicios públicos, la sede central municipal y todas sus maquinarias completamente destruidas, la sede central de Asayis, policía, está completamente destruida, el centro de registro civil, la sede central de... Sie liest noch weiter vor, was alles kaputt ist, ne? Das Einwohnermeldeamt, etc., etc. Ja. Infrastruktur, Hospitales, ne? Está destruido. Y hospitales solo han quedado dos, tienen un 50% de destrucción, dos están completamente destruidos. No hay farmacias ni clínicas privadas, no hay ni escuelas. Eso es la situación. Yeah. Aber ich würde mich gerne bei den bedanken, also bei Rainer, dass er so muchas gracias a vosotros por haber venido. Ich bedanke mich auch bei Leuten, die das ermöglicht hatten und weil ich war eigentlich hier als Gäste und dann haben wir geredet und dann Leute haben gesagt, okay, wir machen das und besonders bei Amaisa, bei Ruth, bei Neka, bei Rosetto und ich danke Rainer. Euch alle von Herzen. Hat mich sehr gefreut. Ja. Muchas gracias a todos, muy amable. Ya, okay.